Die Azteken verehren Olin Tonatiuh, einen polaren Gott im wahrsten Sinne des Wortes. Dieser Name hat überhaupt keinen Sinn in der mexikanischen Indianersprache in Nahuatl und ist wahrscheinlich von den germanischen Göttern Tiu oder Tür abgeleitet worden. Olin könnte die spanische Übertragung von Odin sein. Quetzalcoatl nimmt alle charakterlichen Eigenschaften von Apollo, dem polaren hyperboreischen Gott, an. Danach wird Uitxilopochtli manchmal mit Olin Tonatiuh verwechselt. Lopez de Gomara, Chronist der Eroberung, erzählt, als Cortes in Tenochtitlan einzog, hätte ihn der Kaiser Moctezuma II. Xocoyotzin, den wir gewöhnlich als Moctezuma kennen, mit folgenden Worten empfangen: »Ich sehe euch als meinen Verwandten an. Was ich von meinem Vater hörte, der es seinerseits von seinem Vater gehört hatte, sind diejenigen, von denen ich abstamme, nicht Einheimische dieses Landes, sondern jene, die mit dem großen Herrn herniedergelangten. Wir haben immer gewartet und geglaubt, dass die von dort wiederkommen würden, um uns zu beherrschen und zu befehlen. Deshalb glaube ich, dass ihr es seid, falls du von dort kommst.« Diese Worte Moctezumas stimmen mit den Visionen von Papan überein. Moctezuma war groß, weiß und blond. Was er ausdrückt, offenbart zudem den Grund der Abreise von Quetzalcoatl. Traurig und unzufrieden mit den Seinen bricht er von Neuem auf, was er sah, die Vermischung der arischen Wikinger mit den Sklaven von Atlantis hat ihm missfallen. Es ist sogar möglich, dass er dort unter diesen Indianern die Juden angetroffen hat, als Überlebende des atlantischen Exodus, als atlantisches Kahal. Bei den Mayas unterscheiden sich die beiden Persönlichkeiten von Quetzalcoatl in der Ansicht ihrer Götter. Der Asket, der die Religion Odins und der ontologischen schwarzen Sonne lehrt, wird Itzamna sein, der Wikingerkrieger ist Kukulkan. Ich werde mir erlauben, die Informationen von Desmarieux mit eigenen Überlegungen zu vervollständigen oder zu vererweitern. Ich beharre darauf, dass diese alten Erinnerungen der Azteken, Tolteken, Mayas und Inkas ihren Ursprung in einem viel früher stattgefundenen Ereignis haben, das sich in den Zeitaltern wiederholt. Die Hyperboreer erscheinen in diesen Breitengraden Jahrtausende vor den Wikingern und den Templern. Diese tun nichts anderes, als ihren Spuren zu folgen. Professor Desmarieux sah sich veranlasst, mit großer Vorsicht auf diesem für die Wissenschaft so wenig sicheren Gebiet vorzugehen. Aber eben deshalb gibt er mir die Sicherheit und Stärke, an der meine Ausführungen kranken könnten. Wie Spanut, Wirth, Rahn und andere gehen wir alle zusammen in demselben Kampf, uns gegenseitig stützend und ergänzend. Als ich mein Buch »Das goldene Band – Esoterischer Hitlerismus« schrieb, bestand ich darauf, dass die Daten über Tiahuanaco sehr viel älter als das 9. Jahrhundert der Wikinger sein müssten. Und gerade jetzt hat Professor Desmarieux die unwiderlegbaren Beweise der Hyperboreer, eher nennt sie Trojaner, in Südamerika von vor 3500 Jahren entdeckt. Es gibt auch einen viel älteren Quetzalcoatl, der nicht auf dem Rückweg zum Nordpol verschwindet, sondern am Südpol in den Oasen der Antarktis und in den geheimen Städten der Anden, in der inneren Erde. Eigentlich und nach meinem Verständnis offenbart sich das letzte Mysterium dieses Ordens von Kriegermönchen in dem geheimen Siegel der Templer. Quetzalcoatl ist der doppelte Stern, der Morgen- und der Abendstern, Venus, Luzifer, der Lichtbote der schwarzen Sonne und des Verschwindens dieser Sonne, Tod und Auferstehung, der doppelte Morgenstern mit den zwei Gesichtern, das von Ella und El, die Rune Mann und die Rune Ihr, Hag-Al, auch die beiden Templer, Rittlings auf einem einzigen Pferd, das andere Siegel des Templers, das Pferd Sleipnir mit acht Beinen, acht ist auch die Zahl der Templer. Es ist dies auch ein ernsthafter Beweis dafür, dass die Templer in Amerika Wotan wiederentdeckt hatten. Auf dem Siegel, das Desmarieux uns zeigt, erscheint ein armer Indio, ein amerikanischer Indianer, flankiert von einem Hakenkreuz und Odins Odalrune. Ich sagte, es sei auch möglich, in den gnostischen Gemmen runische Inschriften zu finden. Ich besitze einen 2000 Jahre alten Ring mit diesen Zeichen, die ich bisher nicht entziffern konnte. In der spanischen Ausgabe meines Buches Nos, Buch der Wiederauferstehung, habe ich eine Fotografie dieses Ringes wiedergegeben. Die Deutung des geheimen Siegels des höchsten Meisters der Templer ist von außerordentlicher Bedeutung für den Versuch, in das Mysterium der Doktrin oder Weltanschauung des Templerordens einzudringen, die bis heute völlig unbekannt blieb, trotz der vielen Auslegungen, die man gemacht hat, und trotz der Bücher und des Papiers, die man in launenhaften Vermutungen darüber verbrauchte. Der Wert der Behauptung von de Maillieu liegt darin, dass er uns gezeigt hat, zum ersten Mal, dass die Gestalt auf dem Siegel die eines amerikanischen Indios ist. Wenn man das Siegel genauer untersucht, könnte man weitergehend sagen, dass die Gestalt diejenige Quetzalcoatl Wotans ist, im überlieferten Stil der Ikonographie der gnostischen Gemmen, meisterhafter Inbegriff des Templerabenteuers, seiner Umwandlung in einen hyperboreischen Orden in Verbindung mit den weißen Göttern in Amerika, mit den Wikingern von Tiahuanaku. Das Aufsehenerregende dieses Fundes besteht darin, dass uns endlich erlaubt ist, den Grund für den inneren Wechsel im Templerorden, das Secretum Templi, zu entdecken, das dazu geführt hat, sich für immer von dem Christentum Roms, vom Priorat Zions, von den Zisterzienser, Benediktiner und von dem jüdischen Kabbalismus zu trennen, diese in seine Feinde verwandelnd und damit seine Zerstörung beschleunigend. Die Templer hatten in Amerika, Albanien, die weißen Götter, Quetzalcoatl, das heißt die Hyperboreer und ihre polare Weisheit wiedergefunden. Sie haben die Runen wiederentdeckt und das Hakenkreuz der schwarzen Sonne. Wenn es nicht so gewesen wäre, hätten sie diese Zeichen nicht in ihr geheimes Siegel eingravieren können zum ersten Male. Und haben sie an ihren Kathedralen und Schlössern nicht angebracht, um sich nicht zu verraten. Nach der Veröffentlichung des Buches »Das goldene Band« musste ich weitere Nachforschungen über den Templerorden anstellen und, wie ich sagte, muss ich einige vorherige Meinungen darüber ändern, ebenso über die Druiden und Kelten. Sie waren für den Dienst des Herrn der Finsternisse geschaffen worden, doch die Templer haben versucht, sich selbstständig zu machen, als sie die Wahrheit bei der Begegnung mit den amerikanischen weißen Göttern, mit Wotan, den Runen und die Alchemie des Grals erfahren hatten. Dass sie eine wichtige Wende vollbracht haben, beweist die tödliche Feindschaft zwischen Jehova und seinen irdischen Dienern. Genau wie die Katharer werden sie auf den sichtbaren Ebenen vernichtet. Um die Wahrheit zu sagen, haben die Templer versucht, einen einsamen und unabhängigen Weg von ihrem eigenen Ursprung herzugehen, als sie den Bruch mit ihren Mentoren des Priorats oder dem Zionsorden herbeiführten. Dieser Bruch ist unter dem seltsamen Titel »Der Schnitt der alten Ulme« bekannt und soll in einer Ebene von Gisors im Jahre 1188 zustande gekommen sein.